Yo! Ich bin zwar ein alter Mann, das heißt aber nicht, dass ich nicht rappen kann. Ihr könnt bestimmt nicht so gut rappen wie ich, deswegen spuck ich euch ins Gesicht. Ihr seid scheiße, ich weiß, wie ich heiße. Fresh Dumbledore geht in euer Ohr. Einmal rein und wieder raus, so sieht's aus. Bravo, toll, ja, super.